Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Würden Sie jetzt den Film starten? Ist es schon dunkel? Nein. Der Himmel färbt sich langsam rot. An Rot kann ich mich erinnern. Bist du blind? Bist du blind? Ich nehme deinen Arm. Lust auf den Film? Platz 5. Ich denke, dass derselbe Kerl sie und Jennifer getötet hat. Jennifer 8 von Bruce Robinson. 1992. Mördersuche im Umfeld eines Blindenwohnheims. Die blinde Helena Uma Thurman könnte das nächste Opfer sein. Für uns allerdings gilt nach der Badezimmerszene nicht konjunktiv, sondern indikativ. Warum die auditiv höchst sensible Jennifer das Klicken der Kamera, mit der voyeuristische Mörder sie dort fotografiert, nicht hört und die Dinger gaben 92 tatsächlich ein Geräusch von sich. Das ist das ewige Geheimnis von Regisseur und Drehbuchautor Bruce Robinson. Aber sehr schön, wie Uma Thurman die Blinde spielt, sehr verschüchtert, gleichzeitig ausgestattet mit einer natürlichen Sinnlichkeit und Erotik. Bitte entschuldigen Sie, ich sitze nicht gern mitten im Restaurant. Wieso nicht? Ich habe das Gefühl, dass jeder mich anstarrt. Niemand starrt Sie an, es ist kaum jemand hier. Der einzige Mensch, der Sie ansieht, der bin ich. Zwischen Andy Garcia als verliebtem Cop und Uma Thurman als Blinder stimmt die Chemie in diesem Film. Den konventionellen Rest kann man getrost vergessen. Platz 4. Er war auch vorher schon ein Arschloch. Der Duft der Frauen von Martin Brest, 1992. Heute ist er eben ein blindes Arschloch. Der bei einem selbstverschuldeten Unfall erblindete Armee-Lieutenant, verbitterter Kotzbrocken, zwingt seinen Begleiter auf eine Vergnügungstour nach New York mit folgendem Programm. Ein exquisites Abendessen, dazu ein gutes Glas Wein. Und anschließend will ich mit einer hinreißenden Frau schlafen. Später dann werde ich zurück ins Hotel fahren, mich auf mein zauberhaftes Bett legen und mir anschließend eine Kugel durch den Kopf jagen. Grandiose Vorstellung von Al Pacino, der den Blinden als Lebemann spielt, der gleichzeitig aber verzweifelt ist und voller Hass auf sich selbst und die Welt. Das Leben ohne Augenlicht zu genießen, das macht Frank allen nur vor. Diese Lüge darf er mit Hilfe seines Betreuers Charlie, Chris O'Donnell, schließlich loslassen und das Leben wiederfinden. Tja, Miss Downs, ich weiß ja nun, wo ich sie finde, Charlie. Wiedersehen, Miss Downs. Wiedersehen. Platz 3. Satoichi, der blinde Samurai von Takeshi Kitano, 2003. Du bist kein gewöhnlicher Masseur, sagt der Samurai zum blinden Mann mit dem Bambusstock, in dem sich ein Schwert befindet, mit dem Satoichi die Gangsterbanden im Bergdorf nach und nach auslöscht. Der titelgebende blinde Samurai ist eine japanische Kultfigur. Blindheit ist bei ihr kein Handicap. Satoichi bei Takeshi Kitano enthüllt am Ende seine Lebensphilosophie. Du bist überhaupt nicht blind. Kein bisschen. Und warum spielst du die ganze Zeit den Blinden? Weil die Blinden ein besseres Gespür für die Menschen haben. Was für eine böse oder auch kluge Sicht auf die Welt der Sehenden. Platz 2. Die Stadt der Blinden von Fernando Meirelles. 2008. Ich bin blind. Nur die Ruhe. Ich bin blind. Erst ein Mann im Auto an einer Ampel, dann viele, dann immer mehr. Aus Angst, dass sich noch mehr anstecken, interniert die Regierung die Blinden in einem ehemaligen Irrenhaus, überlässt sie dort sich selbst. Und dort werden auch diese blinden Menschen den anderen ein Wolf. Gewalt, Unterdrückung, Vergewaltigung, Blindheit als düstere Metapher für den Zustand der Menschheit. Am Ende gibt es einen Hoffnungsschimmer, als die Menschen wieder anfangen dürfen zu sehen. Wirklich Hoffnung? Naja, offenes Ende. Platz 1. Die Sprache des Herzens. Von Jean-Pierre Méris, 2014. Das taubblinde Mädchen Marie in der hellblauen Schwesterntracht, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Heim für Mädchen. Marie, die mit den Händen die Schneeflocken berührt, dazu in einer tiefblauen Tracht. Marguerite, die Marie betreut und jetzt anschaut, mit ihrem glücklichen Lächeln. Berührung, real und als Bild. Wenn die blinde Marie später Hände, ein Gesicht berührt, wenn sie dann über eine Wiese geht, mit den Händen die hochgewachsenen Blumen berührt. Jean-Pierre Améris erzählt eindringlich in betörenden Bildern von dem Weg dieser jungen blinden Frau ins Leben und von der tiefen Freundschaft zu ihrer Lehrerin Marguerite. Ein Film über eine stumme und blinde Frau, die zu einem behutsamen, wie opulenten Fest der Sinnlichkeit und des Schauens wird.